Kundgabe 4768. Empfangen am 28.10.1949. Zusammenbruch kirchlicher Organisationen, wahre Kirche. Dem letzten Ende geht eine Zeit voraus, wo mein Wort angegriffen werden wird und auch alles, was auf mich als Schöpfer und Erhalter hinweiset. Man wird jeglichen Glauben an einen Gott zerstören wollen, was also offener Kampf gegen alles Geistige bedeutet. Und nun werden am meisten betroffen sein die kirchlichen Organisationen und ihre Anhänger, denn man geht gegen alles vor, was nach außen hin erkenntlich ist als Vertreter meines Reiches und meiner Lehre. Und darum lasse ich außerhalb dieser Organisationen Vertreter meines Wortes erstehen, die nun von mir berufen sind, meine Lehre zu verbreiten, denn sie sind im Besitz der vollsten Wahrheit und somit auch geeignet, in der letzten Zeit ihre Mitmenschen zu belehren. Denn es wird Not tun, in der letzten Zeit vor dem Ende, die Menschen im Glauben zu stärken oder ihn zu erwecken. Denn nun erst werden sie nachzudenken beginnen über die Beständigkeit der Lehren, die ihnen traditionsgemäß vermittelt wurden. Und sie werden erkennen, dass ich nicht mit denen bin, die nur durch die Kirche mit mir verkehren, die im Glauben sind, ein Privileg zu haben durch die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kirche. Ich liebe wohl ein jedes meiner Kinder, so wie aber ein Kind nicht des Vaters Willen erfüllt insofern, als dass es die ihm verliehene Gabe des Verstandes nicht nützet und also Verstand und Herz anregt zur Tätigkeit, um zu erkennen, wann es sich in meinem Willen bewegt, um zu erkennen, wann falsche Propheten sich als meine Sendlinge ausgeben, entfernt sich dieses Kind von mir und findet schwer den Weg zu mir zurück. Ständig lasse ich auch ihnen mein Wort zugehen. Ständig trete ich ihnen nahe und versuche ihnen Kenntnis zu geben auf direktem Wege. Das heißt, ich sende ihnen meine Boten zu, damit sie ihnen Aufschluss geben, doch sie nehmen keine Belehrungen an und sind somit auch nicht mehr entschuldbar, so sie sich auf einen falschen Weg verirren. So nun aber auf Betreiben meines Gegners den Menschen ihre Kirche genommen wird, werden nur die Menschen nicht wankend werden, die im wahren Glauben stehen und mit mir so innig verbunden sind, dass ich ihnen jederzeit nahe sein kann. Diese werden von den harten Maßnahmen und brutalen Verfügungen nicht betroffen werden, denn sie wissen es, wo die wahre Kirche Christi zu suchen ist, und werden nur immer eifriger eintreten für mein Wort. Wie sie aber auch vor Verfolgungen derer nicht sicher sind, die gegen alles ankämpfen, was zum Glauben gehört. Ihr steht aber alle noch davor, dass ihr euch entscheiden müsstet, und dann gibt euch nur die innere Überzeugung Kraft zum Widerstand, dass ihr in der Wahrheit steht und als Beweis mein Wort habt, das ich selbst euch vermittelt habe. Ihr und alle, die euch anhören und mir dienen wollen, werden nun reden mit Engelszungen, und an ihnen wird alles abprallen, denn nun wissen sie auch, dass sie nur eine kurze Zeit ausharren müssen, um selig zu werden. Sie wissen, dass wohl alles Äußerliche wanken kann, niemals aber die Kirche, die Jesus Christus auf Erden gegründet hat. Die wahre Kirche, die nicht von den Pforten der Hölle überwunden werden kann. Unzählige Menschen aber werden abfallen vom Glauben. Sie werden es unbegreiflich finden, dass ich nicht die Kirche schütze, die sie als von Gott gegründet ansehen, und sie legen sich nicht selbst darüber Rechenschaft ab, ob sie Mitglied der von mir gegründeten Kirche sind, weil ihnen das Nachdenken darüber untersagt ist. Und so wird etwas zusammenbrechen, was nach der Ansicht der Menschen unbesiegbar sein soll. Es wird zusammenfallen wie ein Kartenhaus, weil es Menschenwerk ist, das nicht von Bestand sein kann. Doch die meinen werden sich nicht überwinden lassen. Sie werden die Glaubensstärke besitzen, die Widerstand leistet, weil sie meine Unterstützung findet. Sie werden die Kraft aus mir beziehen, weil sie fest glauben an mich und daher meiner Kirche angehören, die nicht von den Pforten der Hölle überwältigt werden kann. Doch es wird eine harte Zeit sein, auf die ich immer wieder hinweise, um euch, die ihr mir angehöret, ständig zu ermahnen, euch vorzubereiten, immer wieder Kraft entgegenzunehmen durch Aufnahme meines Wortes und Wirken in Liebe. Die Zeit ist nahe, wo jener Kampf einsetzet, und dann müsset ihr gewappnet sein. Ihr müsset standhalten, wenn alle versagen, die einem Scheinglauben anhängen, die sich in der Wahrheit stehend wähnen, ohne jemals darüber nachgedacht zu haben, was zu glauben von ihnen gefordert wird. Sie werden wanken und abfallen, ihr aber sollt standhalten und den Beweis liefern, dass die innige, lebendige Verbindung auch den lebendigen Glauben zur Folge hat, der euch die Kraft gibt, auszuharren bis an das Ende. Amen.